Erst da später machten der Mundschenk und der Bäcker des Königs einen Fehler. Sie ärgerten ihren Herrn. Zweiter, der Pharao wurde sehr wütend auf seine beiden Diener. Das waren der Obermundschenk und der Oberbäcker. Dritter, er ließ sie einsperren. Sie kamen in das Haus des Wachmeisters. Dort war auch Josef im Gefängnis. Vierter, der Wachmeister gab Josef die Aufgabe, sich um sie zu kümmern. So blieben sie eine Zeit lang dort. Fünfter, in einer Nacht hatten beide Männer einen Traum. Jeder Traum hatte eine ganz eigene Bedeutung. Sechster, am nächsten Morgen kam Josef zu ihnen. Er sah, dass sie traurig und besorgt waren. Siebter, er fragte die Diener des Pharaos, warum schaut ihr heute so traurig aus? Achter, sie sagten, wir hatten Träume, aber niemand kann sie uns erklären. Josef sagte, Gott allein deutet Träume. Erzählt sie mir. Neunter, der Obermundschenk erzählte Josef seinen Traum. Er sagte, ich sah einen Weinstock vor mir. Zehnter, der Weinstock hatte 3 Zweige. Er bekam Blüten und dann wurden die Trauben reif. Elfter, ich hielt den Becher des Pharaos. Ich nahm die Trauben und drückte den Saft hinein. Dann gab ich ihm den Becher. Zwölfter, Josef sagte zu ihm, das bedeutet der Traum, die 3 Zweige sind 3 Tage. Dreizehnter, in 3 Tagen wird der Pharao dich herausholen. Du bekommst deine Arbeit zurück. Du wirst ihm wieder den Becher geben. Vierzehnter, aber bitte denk an mich, wenn es dir gut geht. Sei freundlich und erzähl dem Pharao von mir. Hilf mir hier raus. Fünfzehnter, Mann hat mich aus meiner Heimat geraubt. Auch hier habe ich nichts Böses getan. Ich sollte nicht im Gefängnis sein. Sechzehnter, der Oberbäcker sah, dass die Deutung gut war. Er sagte, ich trug 3 Körbe mit Brot auf dem Kopf. Siebzehnter, im obersten Korb war feines Gebäck für den Pharao. Aber die Vögel fraßen es aus dem Korb auf meinem Kopf. Achtzehnter, Josef antwortete, das bedeutet der Traum, die 3 Körbe sind 3 Tage. Neunzehnter, in 3 Tagen wird der Pharao dich töten. Er wird dich an einen Baum hängen. Dann fressen die Vögel dein Fleisch. 20. 3 Tage später war der Geburtstag des Pharaos. Er machte ein Fest für alle Diener. Er holte den Mundschenk und den Bäcker. 21. Er gab dem Obermundschenk seine alte Arbeit zurück. Der Mundschenk gab dem Pharao wieder den Becher. 22. Aber den Oberbäcker ließ er aufhängen. Es geschah genau so, wie Josef es gesagt hatte. 23. Aber der Obermundschenk dachte nicht mehr an Josef. Er vergaß ihn einfach.